Jetzt kommt der Bonus von der Achterrasse. Vielen Dank an alle, die sich drauf einlassen. Leute steckten Energie in das Projekt. Vielen Dank dafür. Das ist wunderschön. Und jetzt geht's los. Viel Spaß euch. Vielleicht bringt's ja was, im Geiste der anderen drei versuchen, die zu befriedigen. Und ich weiß ja, dass der Philipp zum Beispiel total auf Sprichwörter steht. Mm. Und ich habe mir tatsächlich die letzte Folge, oder nein, die vorletzte Folge, mit dem Henker mal zugrunde genommen und dachte mir, wir... Frank Schmidt. Genau, der Frank Schmidt. Wir gucken einfach mal, ob wir nicht aus dem Mittelalter ein paar Redewendungen, Sprichwörtern auf den Grund gehen können. Deswegen habe ich das tatsächlich so in einer Art von einer kleinen Geschichte aufgebaut und würde jetzt mal einfach mit Sprichwörtern immer anfangen und würde gern von euch hören, ob ihr wisst oder glaubt zu wissen, wo diese Redewendung herkommt. Also pass auf. Stellen wir uns mal vor, wir sind in einer mittelalterlichen Stadt, wir sind gerade angekommen und suchen einen bestimmten Ort in der Stadt. Und das Erste, was wir hören, ist immer der Nase nach. Kennt ihr bestimmt als Sprichwort? Also wenn ich euch fragen würde, wo finden wir das Denkmal von Emmy Noether, dann würde der Oliver jetzt sagen, immer der Nase nach. Aber wisst ihr auch, was die ursprüngliche Bedeutung oder wo es herkommen könnte? Ich habe jetzt gerade irgendwie sowas wie ein Gerberviertel im Kopf. Was, oder eine Schlachterei, was halt durchaus Ausdünstungen produziert. Ja, also ich glaube, du bist schon in die richtige Richtung unterwegs. Nicht ich habe den richtigen Riecher. Den richtigen Riecher, genau. Ich würde sogar von den Ausdünstungen nicht nur von einem Gewerbe ausgehen, sondern tatsächlich von den Menschen, weil sie halt ihre Töpfchen immer in der Nacht direkt vor der eigenen Haustür ausgeschüttet haben. Und also diese mittelalterlichen und neuzeitlichen Städte haben gestunken ohne Ende. Ja, genau, das ist genau der Punkt. Also das war, wenn du nach dem Weg in eine Stadt gefragt hast oder zu einer Burg, dann wurde dir wohl gesagt, ja, immer der Nase nach. Genau deswegen, weil eben die Leute ihre Fäkalien halt in den Burggraben gekippt haben. Und ich schätze mal, an einem schönen, heißen Sommertag, da musstest du vermutlich nicht nach dem Weg fragen. Also in der Stadt sogar nicht in irgendeinem Graben, sondern tatsächlich direkt einfach vor die Haustür. Wobei, ich weiß nicht, wart ihr schon mal in Regensburg? Ja. Da gibt es ja dieses Krämerviertel. Und ich habe mal eine Stadtführung mitgemacht, da wurde uns gesagt, dass es wohl zumindest in Regensburg so war, dass wenn man seine Fäkalien auf die Straße gebracht hat, dann wurde einem der Schandmantel gebracht und man musste danach irgendwie diesen kompletten Weg einmal säubern. Okay. Ja, das war ja sowieso auch eine beliebte Strafe im Mittelalter, den Leuten irgendwas anzuhängen. Jetzt habe ich es im Endeffekt aber schon sogar verraten, wo dieses Sprichwort herkommen könnte, deswegen kann ich es auch gleich erklären. Also wenn man jemand etwas angehängt hat, dann haben die ein Zeichen um den Hals gehängt bekommen für die Tat, die sie begangen haben. Was ich sehr witzig fand, also für den wahrscheinlich nicht, aber einem Trinker zum Beispiel einfach eine Flasche um den Hals, damit er sofort klar war, was sein Verbrechen wohl war. Die Frage ist in der Flasche dann auch was drin? Ah, das wäre wahrscheinlich zu freundlich gewesen. Ich denke mal, dass die leer war. Also zumindest nicht lange. Nicht lange, ja. Dieben, der gestohlene Gegenstand. Und da musstest du dir wahrscheinlich gut überlegen, was du klaust. Wenn sie dich erwischen, wenn du das Ding dann um den Hals kriegst. Zänkischen Weibern einen Besen, Buhlerinnen einen Stein von obszöner Gestalt. Also irgendwas, was halt immer gleich wiedergegeben hat und woran du sofort erkannt hast, was sie denn gemacht haben. Und ja, die wurden tatsächlich zum Teil dann auch zum Tode verurteilt, mussten aber halt vorher quasi in der Schande durch die Stadt laufen mit diesen umgehängten Gegenständen. Und das wird tatsächlich heute noch praktiziert in der Volksrepublik China. Die Delinquenten müssen zum Teil tatsächlich auch noch Schilder um den Hals tragen, wo dann halt draufsteht, was sie verbrochen haben. Das hat mich tatsächlich ein bisschen schockiert, dass das heute immer noch Anwendung findet. Dann hast du ja, wenn du verurteilt wurdest, vermutlich irgendwas verbrochen. Aber wisst ihr denn, wo eventuell das Sprichwort herkommt, etwas ausbaden zu müssen? Oder warum sage ich denn, das musst du ausbaden? Weil man am Ende den Waschzuber leer schöpfen muss als der letzte Depp. Geile Idee. Aber letzter Depp und Waschzuber ist eigentlich schon die perfekte Richtung. Also ich hätte tatsächlich, weil du jetzt vorhin eben Franz Schmidt erwähnt hast mit der Folge 54, ich glaube, das ist 54, bin mir jetzt aber gar nicht sicher, vielleicht 55, war das nicht so auch, dass teilweise die irgendwie schwere Sachen an die Füße gekettet bekommen haben, dann wurden sie ins Wasser geworfen und wenn sie eben wieder aufgetaucht sind, dann waren sie schuldig. Und wenn sie unter Wasser geblieben sind, waren sie unschuldig, aber halt leider tot. Mhm. Vor allem bei den Hexenverbrennungen, beziehungsweise nicht Verbrennungen, in dem Fall nicht Verbrennungen, sondern ins Wasser schmeißen, untertauchen, da wurde das, glaube ich, oft benutzt. Also die Redewendung ist tatsächlich mal, dass die Herkunft nicht so martialisch. Deswegen beim Oliver, also Badezuber und der letzte, das ist eigentlich genau wirklich der Punkt, weil damals Wasser war ja kostbar. Das heißt, wenn du Badewasser aufgesetzt hast, dann hat es halt nicht nur einer genutzt, sondern im Zweifel 5, 6 Leute. Und wenn du der Letzte war, der den Badezuber dann quasi ausgebadet hat, warst du halt der Depp, der das kalte Wasser und den Dreck von den anderen hatte. Und deswegen ist es halt heute die Bedeutung quasi, ist ein bisschen verwaschen, dass man die Folge von etwas tragen muss, was eigentlich ein anderer angestellt hat. Ja? Also ich muss quasi da drin baden, was ein anderer vorher den ganzen Tag an sich hatte und daher kommt etwas ausbaden müssen. Wobei mich an der Stelle sehr interessieren würde, wie oft sie sich gebadet haben. Also sehr wahrscheinlich je nach Schichtzugehörigkeit entweder nie oder eben doch dann wahrscheinlich trotzdem selten. Mhm. Wobei das relativ spannend ist, weil das im Laufe der Zeit ja eigentlich verloren gegangen ist, ne? Die Römer waren sehr reinlich, die hatten ja auch überall ihre Bäder und hatten ja schon Wasserzuläufe in ihre Häuser und was weiß ich nicht alles. Aber dieses Wissen ist halt verloren gegangen und damit dann auch die Pflege im Endeffekt, was dann im Mittelalter ja dann auch zu vielen schönen Krankheiten und Pandemien geführt hat. Dann kam der Barock, wo die Leute der Meinung waren, wer sich wäscht, ist ein Bauer und der Arzt muss sich nicht waschen, wir haben Parfüm. Dafür gibt's Parfüm, genau. Und den Pisspaschen. Jetzt aber vielleicht ein bisschen abseitig eine Geschichte. Also meine Oma am Land, irgendwie ein Dorf mit 20 Einwohnern, ist auch schon etwas länger her. Und ich kann mich nie erinnern, dass sie sich je gebadet hat, wenn ich sie besucht hatte. Also sie war an der Stelle nie besonders reinlich, aber sie hat tatsächlich nie gestunken oder so. Was man eigentlich irgendwie vermuten sollte, aber irgendwie interessanterweise eben trotzdem nicht. Womit das wiederum zu tun hat, da war ich eben dann doch zu klein, um das jetzt im Nachhinein noch zu wissen. Und fragen kann ich sie leider auch nicht mehr. Aber das ist mir so in Erinnerung geblieben, weil es mich immer gewundert hat. Mhm. Ja. Ja, vielleicht gibt es ja auch sowas wie eine gesunde Hautflora, die man einfach durchs Waschen kaputt macht. Und dann fängt man Stinken an. Ja, irgendwo habe ich, glaube ich, mal gelesen, dass eigentlich Shampoo genau das Falsche ist für die Haare. Kernseife reicht vollkommen aus, weil das natürliche Fett von den Haaren pflegender wäre als die Pflegeprodukte, die auf dem Markt sind. Dann hast du wieder das Problem, ich meine, gerade bei euch im Eck und bei uns, das kalkhaltige Wasser, dann hast du wieder diese schmierigen Haare, dann musst du es danach wieder mit Apfelessig auswaschen, das ist alles schön. Also es wäre wahrscheinlich deutlich pflegeintensiver, als sich einfach ein Shampoo auf den Kopf zu kippen. Ja, das denke ich auch. Also, dass wir mal Beauty-Tipps geben, das hätte ich auch nicht gedacht. Hallo meine Lieben, ich bin's wieder. Sehr schön. Dann fand ich noch ganz interessant, also fand ich ganz nett, nicht lange fackeln. Hexenverbrennung. jetzt komm, es spät. Doch, jetzt fackel nicht lang. Jetzt fackel doch nicht so lange rum, schmeiß rein das Ding. Wir wollen es brennen sehen. Ja, ich wäre jetzt eher in die Richtung Nachtwächter gegangen, die halt sozusagen die Fackeln abends immer genutzt hatten und dann gehen sie doch durch, es ist irgendwie 23 Uhr, geht schlafen und die Stadttore werden zugesperrt, vielleicht in die Richtung? Nein, aber auch eine interessante Idee, finde ich. Ja, das musst du jetzt sagen. Ja. Eine Idee habe ich noch. Beim, wie ist das, ich glaube, beim Kirschner, beim Holzfass machen, die werden innen ausgebrannt. Vielleicht hat es damit was zu tun. Du meinst, dass man nicht zu lange fackelt, damit das Holz nicht abbrennt? Soll ja leicht angebrannt werden, damit das Zeug innen drin besser hält. Aber wenn man es zu lang macht, dann ist vielleicht einfach das Fass kaputt. Dann wird es ein Reziner. nein, es kommt tatsächlich von Belagerungen. Ja, also die Burgen hatten ja Holztore und was ist das Effektivste gegen Holztor, wenn du gerade keinen Rambock dabei hast? Na, du zündest es halt an. Und es war das Burgtor an sich aber jetzt auch nicht der unbewachteste Platz in dem ganzen Gebäude. Das heißt, oben drüber hattest du ja so Pechnasen und Schießscharten, wo dann die Burgwachen standen. Und wenn die runtergeguckt haben und haben halt gesehen, da ist einer mit einer Fackel, dann haben die gesagt, nur ja, der fackelt hier nicht lange. Also wir geben dem gar nicht die Möglichkeit, das Feuer ans Tor zu bringen. Und boah. Da könnte ich jetzt auf ein anderes Sprichwort noch überleiten mit jemand hat Pech. Na, da kommt im Endeffekt ja auch daher, dass man eben mit Pech überschüttet wurde bei so Belagerungen. Genau, aber da kommt dieses nicht lange Fackeln her. Cool. Und dann würde ich sagen, wir übertreiben es nicht. Ich mache jetzt noch, ich überlege gerade nur, welches mir besser gefällt. Wir bleiben mal beim Feuer und ich ende mit, es brennt mir etwas auf den Nägeln. Das kannte ich nämlich auch nicht, bis ich mich damit beschäftigt habe. Auf den Nägeln oder unter den Nägeln? Auf den Nägeln. Weil dann sind wir wieder beim Quälen. Dann wären wir wahrscheinlich wieder beim Henker. Beim Henker, ja. Ja, ich sage aber trotzdem, dass es irgendwie in die Richtung geht. Also um irgendwelche Geständnisse zu erpressen. Ich weiß gar nicht, wer das genau gemacht hat, wo dann, um genau sowas zu erreichen, die Fingernägel abgerissen wurden, einzeln nacheinander. Ja, genau, das hört sich auch so fies an. Ja, das ist bestimmt auch fies. Ja, ja. Nee, also aber, vielleicht irgendwie in die Richtung, ich weiß es nicht. Also richtig heiße Nägel irgendwie so reinrammen, damit man eben sagt, ja, ich habe das Geld da und da versteckt. Oder doch, ich bin ein Hexenmeister, ja. Nee, ist etwas, was die Person tatsächlich freiwillig getan hat. Das brennt mir ab, ja. Nägel kauen? Nein, also wir waren ja gerade beim Fackeln und ich habe gesagt, Feuer an sich ist jetzt eine gute Überleitung. Also es hat was mit Feuer zu tun, aber kommt ja nie drauf. Aber ratet gerne noch ein bisschen. Jetzt will er uns quälen, das ist die Rache für die Eminöter. Also ich kannte es nicht. Ich kannte es. Ja, das ist die Rache für deine A-Folge. Nee, es kommt aus dem Kloster. Wenn die Mönche nämlich zur Frühmesse aufgestanden sind, war das ja noch mitten in der Nacht. Und damit die aber ihre Liedtexte lesen konnten, haben die sich kleine Kerzen auf die Daumennägel geklebt. Und wenn die Messe aber sehr lange gedauert hat, ist die Kerze runtergebrannt. Und irgendwann war sie dann halt so nah an den Fingernägeln, dass es heiß wurde. Das heißt, es hat dann auf den Nägeln gebrannt. Was zur Folge hatte, dass die Mönche schneller gesungen haben, damit die Messe schneller vorbei ist, damit die Kerze ausgemacht werden konnte. Also kannte ich nicht, bis ich das gefunden habe. Cool. Finde ich super. Das ist tatsächlich richtig gut, ja. Da, ich weiß auch schon, wem ich das gleich beichten kann, genau. Dann. Einer meiner besten Kumpels ist tatsächlich Mönch, Dominikanermönch in Augsburg und der wird das jetzt vorführen müssen. Oder schickst du ihm zu Weihnachten diese Weihnachtsbaumkerzen, diese kleinen für die Messe, schreibst du ihm dann noch dazu. Genau, ja, natürlich, ja. Und also ich bewundere das so früh tatsächlich immer aufzustehen und da irgendwie mitzusingen, wie auch immer. Aber man kann ja auch da immer den heiligen Schlaf nochmal ein bisschen ausdehnen. Das machen auch die meisten. Zumindest heute. Damals war es anders. Ja, aber so die richtige Redewendung oder so ähnliches habe ich wohl nicht getroffen, weil wir... Du hast jetzt halt den Philipp irgendwie gehuldigt mit seinem Hang zu Sprichwörtern, aber das reicht scheinbar nicht. Vielleicht müssen wir irgendwie alle drei? Kriegen wir das irgendwie hin, Attila? Alle drei, ja. Ich glaube, da habe ich tatsächlich eine Idee. Und hier geht's dann beim nächsten Mal weiter. Tschüss!